Hallo, hier ist Grüße aus Deutschland. Hallo, Sie hören die Folge Was möchtest du werden? Liebe Hörerinnen und Hörer, welche Entscheidung ist eine der wichtigsten im Leben? Wen man heiratet. Naja, das auch. Ich meine aber was anderes. Wen man nicht heiratet. Welchen Beruf man wählt. Genau. Aber wie findet man den richtigen Beruf? Tja. Melanie zum Beispiel macht in 2 Jahren das Abitur, also den höchsten Schulabschluss. Aber sie weiß schon, was sie werden möchte, was sie beruflich machen möchte. Weißt du schon, was du werden möchtest? Also ich interessiere mich sehr stark für Chemie und Labor und solche Sachen. Also ich will Ausbildung dann wahrscheinlich machen nach dem Abitur. Für chemisch-technische Assistentin. Sie möchte eine Ausbildung zur chemisch-technischen Assistentin machen. Was macht eine chemisch-technische Assistentin eigentlich genau? Labor und so. Und so. Mhm. Naja, hören wir Melanie weiter. Vielleicht sagt sie ein paar Wörter, durch die dieser Beruf deutlicher wird. Also ich habe schon früh gemerkt, dass mir solche Sachen eben Spaß machen, so rumexperimentieren und so. Und dann habe ich auch vor 4 Jahren ein Mikroskop geschenkt bekommen und das mache ich sehr, sehr gerne. Also allgemein solche Sachen und ich hätte nichts gegen Genforschung und so. Also aber Hauptsache keine Tierversuche, weil das könnte ich nicht übers Herz bringen. Also ein Tier irgendwie weh zu tun oder irgendwas ihm anzutun, das könnte ich zum Beispiel überhaupt nicht. Na? Ist der Beruf, von dem Melanie spricht, etwas klarer geworden? Sie hat ein paar Dinge gesagt, die zu diesem Beruf gehören. Das Mikroskop. Man arbeitet mit dem Mikroskop. Die Genforschung. Man macht Genforschung. Man experimentiert mit den Genen. Das sind diese kleinen Teilchen, durch die ein Kind zum Beispiel aussieht wie sein Vater. Oder wie der Postbote. Der Tierversuch. Melanie will keine Tierversuche machen. Man testet zum Beispiel Medikamente an Tieren. Oh je, das wäre nicht für mich. Für mich auch nicht. Und Melanie hat auch Probleme damit. Sie hat gesagt, ich könnte es nicht übers Herz bringen, einem Tier weh zu tun. Etwas nicht übers Herz bringen. Melanie will damit sagen, sie kann keine Tierversuche machen, weil ihr die Tiere leid tun. Na, vielleicht findet sie ja etwas ohne Tierversuche. Ja, hoffentlich. Aber nun zu Björn. Er hat die Schule beendet und möchte gerne eine Ausbildung in Mediengestaltung machen. Er überbrückt die Zeit zwischen jetzt und der Ausbildung. Überbrücken. Welche 2 Wörter hören Sie da? Über und die Brücke. Die Zeit überbrücken. Das bedeutet, man möchte etwas Bestimmtes machen, was aber erst in der Zukunft möglich ist. Bis dahin macht man etwas anderes. Und wie überbrückt Björn die Zeit? Ich möchte erst eine Ausbildung machen, als Mediengestalter, im Tonstudio oder im Filmstudio am liebsten. Und ich arbeite im Moment also Teilzeit in einem Tonstudio auch, um die Zeit zu überbrücken zwischen jetzt und meiner Ausbildung. Was macht Björn im Moment? Er arbeitet in einem Tonstudio. Nämlich in unserem. Huhu, Björn! Er ist nicht mehr da. Er arbeitet doch Teilzeit, ein paar Stunden am Tag. Stimmt. Jedenfalls, dann macht er eine Ausbildung zum Mediengestalter. Mediengestalter? Was ist denn das genau? Naja, was mit Medien? Radio, Fernsehen? Ja, ja, so schlau bin ich auch. Na also. Naja, dann hören wir jetzt eben Oliver. Er geht auf eine bestimmte Art von Schule. Wie heißt diese Schulart? Ja gut, also ich heiße Oliver Kay, ich bin 19 Jahre alt und gehe auf die Friedrich-Oberlin-Voss für Sozialwesen in Pasing in die 11. Klasse. Also ich mache meinen Abschluss nächstes Jahr. Was ist denn eine Voss? Eine Voss ist eine fachspezifische Schule mit dem Ziel zum Abitur. Ist jetzt nicht so hochbewertet wie das Allgemeinabitur. Man kann nicht auf eine Universität gehen, man kann auf Fachhochschulen später studieren. Und es gibt sie in verschiedenen Richtungen, in technisch, Wirtschaft, Gestaltung und Sozialwesen. Auf was für eine Art Schule geht Oliver? Oliver geht auf eine Voss, eine Fachoberschule. Wenn man den Abschluss auf einer Voss macht, kann man danach an einer Fachhochschule studieren, kurz an einer FH. Warum fragst du nicht, was das ist? Das weiß ich nämlich. Und was ist eine FH? An einer FH bereitet man sich ganz konkret auf bestimmte Berufe vor. Deswegen muss man auch viele Praktika machen. An einer Universität ist das Studium allgemeiner und theoretischer. Ah ja. Auf der Voss muss man aber auch schon viele Praktika machen. In einem Praktikum arbeitet man ein paar Wochen oder Monate lang ohne Bezahlung. Die Arbeit hat mit dem späteren Beruf zu tun. Oliver geht auf die Voss für Sozialwesen, für soziale Berufe. Deshalb hat er sein erstes Praktikum in einem Kindergarten gemacht. Den Kindern hat das sicher gefallen. Ein Mann, der sich mit ihnen beschäftigt. Meistens arbeiten ja Frauen im Kindergarten. Und hat Oliver das Praktikum gefallen? Als junger Mann im Kindergarten ist ja ungewöhnlich. Wie war das für dich? Es war sehr schön. In erster Linie war es sehr schön, auch sehr anstrengend, weil es auch für die Kinder was ganz Ungewöhnliches ist, weil es sind 8 Pflege. Hat es Oliver im Kindergarten gefallen? Ja, sehr. Aber es war auch anstrengend. Etwas ist anstrengend, bedeutet, etwas macht müde, etwas fordert die ganze Energie. Wie zum Beispiel die Wiederholung. Was möchtest du werden? Was möchtest du werden? Er macht eine Ausbildung zum Mediengestalter. Er macht eine Ausbildung zum Mediengestalter. Er arbeitet Teilzeit. Er arbeitet Teilzeit. Das Praktikum war anstrengend. Das Praktikum war anstrengend. Tschüss! Tschüss! Du, Adi? Ja? Was wolltest du früher werden? Musiker. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Die verdienen ja nichts, sind furchtbar sensibel und kompliziert. Und du, was wolltest du werden? Schauspielerin. Ach, die sind doch hysterisch und narzisstisch und leben wie die Nomaden. Du, ich muss los. Tschüss. Tschüss und viel Spaß bei deinem Theaterstück heute Abend. Danke, werde ich haben. Und dir viel Glück für dein Gitarrenkonzert. Danke. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.